Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. In dieser Nacht mit knapp 2 Stunden Musik aus Österreich. Am Mikrofon ist Michael Frank. Shows and we dance. dance to the music from all too well known. And we raise up our hands and we take this for real, but we should not agree to their predicted deal. Now we Jahre liegen zwischen dem Wiener Ländler des Buccetti-Quartetts und der Musik von Eva Jancic. Eva Jancic firmiert unter dem Projektnamen Gustav. Alle möglichen Instrumente spielt sie: Geige, Akkordeon, Xylophon, Flöten, Klavier, Stromgitarre. Ihre Lieder sind alles Eigenkompositionen, auch die Computerarrangements sind von ihr. Ein Großteil der Aufnahmen entstand in ihrem Wohnzimmer in Wien. Es gibt ein paar Gastbeiträge seelenverwandter Musiker, aber Gustav ist und bleibt Eva Jancic, ureigene musikalische Welt. Eva Jancic singt mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Ihre Musik beinhaltet zuweilen widerborstige Klänge aus der ambitionierten Elektronikkiste, klassisches Singer-Songwriting und ab und zu auch Reminiszenzen an die alpenländische Musiktradition. In der Ouvertüre der heutigen Soundcheck-Folge zum Beispiel die auf- und abfliegenden Flötentöne. Die ersten Minuten dieser Soundcheck-Folge mit Musik aus Österreich kamen also von Gustav alias Eva Jancic. Nach der kurzen instrumentalen Einleitung gab es den Song We Shall Overcome. Rettet die Wale heißt das Album von Gustav aus dem Jahr 2004. Weil es so schön und vielfältig ist, gibt's nachher in der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk noch ein weiteres Stück von der Platte. Die Aufnahme des Wiener Ländlers entstand etwa um 1900 herum. Das Buccetti-Quartett spielte damals noch vor einem Trichter statt Mikrofon. 1971 brachte die Wiener Zentralsparkasse eine kostenlose LP für ihre Kunden heraus, auf der erstmalig uralte, verschollen geglaubte Klangdokumente Wiener Volksmusik veröffentlicht wurden. Bis nach dem Ersten Weltkrieg waren die hohen Flöten- und Klarinetteninstrumente eine Besonderheit der Wiener Volksmusik. Für sie gab es den schönen Begriff Pixürses Hölzel. Thank you. Du sollst den Typen aus dem Süden und den Frauen, die im Salonwaggon dabei sind, niemals trauen. Begib dich lieber auf die Seite der Verdammten. Aus freiem Willen ist es leichter, dort zu landen. Die Öltanks da draußen fangen an, sich zu regeln. Und auf dem zugesperrten Klo muss sich schon wieder jemand ziemlich ekeln. Du kriegst vom Fahren nicht genug auf diesem ganz, ganz langen, ganz, ganz langen Zug. Der Führer in seiner Lok schaut gern nach innen, auf die Hinterteile seiner Schaffnerinnen. Die Jahreszeit zerstäubt vor seinen Rädern, doch rettet sich ein Händel mit vier gelben Federn. Du fragst mich, was die Stadt kann, die wir heute noch erreichen. Und da draußen stellt schon wieder wer die völlig falschen Weichen. Erst später merkst du den Betrug von diesem ganz, ganz langen, ganz, ganz langen Zug. Wie ein Messer schlagen Funkenbögen über die Gewässer, liegen am Gang herum, zugedeckt von Planen. Derweil das Ziel sich auflöst, was wir jetzt schon ahnen. Die Öltanks da draußen klingen, als ob sie schreien. Und wir fragen uns schon selber, wovon wir uns befreien. Vom Fahren haben wir genug, doch nicht der ganz, ganz lange, ganz, ganz lange Zug. Es ist unheimlich heiß, so heiß war's wirklich lang schon nicht, so weit ich das jetzt weiß. Es ist so heiß war man noch nie. Und wenn ich mir das einbild, nur sag's ich am Ober nicht mehr. Du kommst davor im siebten Himmel, alles ist wunderbar. Dass du im siebten Himmel bist, das ist schon aus ein Jahr. Dass du dort wieder hinkommst, das liegt nicht nur bei dir. Und wenn du wieder dort bist, sag's ich am Ober nicht mehr.

Das war eine Trilogie zeitgenössischer Produktionen aus Österreich. Los ging's mit Ernst Molden und seinem wunderbaren Lied über den ganz, ganz langen Zug. Das Lied findet sich auf Ernst Moldens Album Haus des Meeres. Es erschien letztes Jahr beim Wiener Label Extraplatte. Danach gab es zwei Musiker aus Oberösterreich, Markus Binder und Hans-Peter Falkner. Adwenger heißen sie seit 1990 und gerade im April ist eine Remix-CD mit Titeln ihres letztjährigen Albums Dog erschienen. Zu hören war die Nummer Erm, Hochdeutsch ihm, sowie im Refrain des Songs Sag's Erm, aber nicht mir. Der Dub-Remix dieser Nummer firmiert als Dub-Erm, mit dabei Def Ill, der die Nummer auch zusammen mit Bass-T arrangiert und produziert hat. Und wo? In Linz. Mehr von dieser wunderbaren Platte in der zweiten Soundcheck-Stunde. Zum Schluss dieser Trilogie gab's Musik von Chai Taylan. Der ergriff sich einen der weit verbreitetsten Tanzrhythmen aus der Türkei und verzierte ihn mit Melodien aus der Türkei und mit aktuellen Sounds aus der Trip-Hop- und oder Downbeat-Ecke. Çiftetelle heißt dieser Tanz und Rhythmus, zu hören auf zahllosen türkischen Bauchtanzkassetten. Chai Taylan lebt in Wien und produziert seit Ende der 90er Jahre eigene Tracks. Dieser Çiftetelle ist von seinem Debütalbum Su aus dem Jahr 2004. Gerade ist dieser Çiftetelle auf einer Kompilation mit Underground Grooves of Turkey wiederveröffentlicht worden. Beyond Istanbul heißt die Platte. Erschienen ist sie im Juni diesen Jahres beim Münchner Trikont-Label, genau wie die Adwenger-Scheibe. Viele schöne Parallelwelten gibt's in der Musiklandschaft Österreichs zu entdecken. Weiter geht also die Reise. Schwüss hat schon, seit der Fülle. Die Vogeln singen nicht, sie tun nur reden. Hinter die Häuser meint man, hört die Welt auf. So still ist halt, so gar keine Luft. Kerzengrad steht's groß und zittert. Frisch erst kein. Nicht einmal geraden. Nur von weit eine Waschmaschine. Thank you. Huerog ins Bisin. Schwinskeri, gefault mod greutir lieber bestiti an Loch, gemeirt mod Weldurf zelet. Mutzerille on Ruschankin heuli mod zelet genairang. Metjes verliet mod Erpfel, Zweibel, Garkenschibin an Remdrissung. Suari Plätti, Briskup, Blattwarst, Schwinsbrettin, Weinir, Xtre, Uafwansch mod Kirneol. Briskup, Suair, Suairi Warst, Blattwarst, Suair, Udir mod Krimsir sind von Krim. Wermir los, Stengin Wiesbrut, mod Gesilchtem Amt Keasi. Knubluch Stradil, Begaito mod Keasi and Knubluch Eubirbekin, Ganairang and Knubluch Suazi. Hues Gesilchtis, Schwinsbrettin. Schonkenrulli mod Gemäuse Mayonnaise gefault and Ganairt. Sarbrettin, Keumilbrettin, Gimostir Fleischsalat, Garkil, Beproke, Zweibil, Rem, Jukart. Warstzelet, Xtrewarst, Keasi, Zweibil, Isok, Eul. Schwerzwarzelzelet, mod Schonkinstriffin and Remdrisong. Banti, Zelet, Jeusil. Letzeleti, Gemäusi and Jukat Greutir Drisong. Chefkeasi mod Ulovin, Tumetin, Garkinschibin, Blätzelet, Grutirn and Ulovin Eul. Luosir Lebir, Bechuair Lebir mod Loptuair am Gesilchtim. Wafstrochbrut Nechbel, Dupfinkeasi, Loptuair. Jokin, Uwstroch, Libirbestiti, Schmelz, Jufstroch, Gremilschmelz, Brettin, Fit. Keasi Pleto, Dovorsi, Keasi, Spotsualetatin, Garnaert. Imintelir, Motbatir. Gurgonzule, Motbatir, Beseirt. Zemimbirt, Motbatir. Gatine potot. Thank you. Jagdmusik mit der besonderen Note. Das waren Neukombinationen diverser Volksmusikelemente aus Österreich mit originellen eigenen Ideen und zum Schluss sogar einer Prise Boogie. Der erste Song kam vom Kollegium Kalksburg. Er handelt vom Waschtag und erschien 1997 auf dem Debütalbum des Kollegium Kalksburgs. Vinzenz Witzelsberger, Heinz D. Ditsch und Paul Skripek Junior heißen die Musiker und Sänger des Trios. Das Booklet der CD betört nicht nur mit einem eingeklebten, echten, kleinen Schwarz-Weiß-Bandfoto mit gezacktem Rand. Als Zugabe gibt es noch die folgende Adresse ans Publikum. Dieses zeitlose Dokument Wiener Gesangs- und Musizierkultur wurde im traurigen Monat November des Jahres 1996 unter der behutsamen Leitung des sehr verehrten Herrn Jupp Prenn mit durchaus heißem Bemühen, jedoch mit nicht allzu großer Mühe erstellt. Eben dieses wird hiermit erstmals in Form einer Kompaktdiskette einem geneigten und hoffentlich breiten Publikumskreis mit der höflichen Bitte um gefällige Kenntnisnahme gestellverfügt. Soweit der O-Ton vom Booklet des ersten Albums vom Kollegium Kalksburg. Das Kollegium gibt es noch immer. Vor etwa 2 Jahren erschien eine sehr schöne CD, auf der das Trio zum Beispiel von dem hochqualifizierten und kongenialen Köhne-Streichquartett begleitet wird. Der zweite Song dieser Unplugged-Trilogie kam von einem anderen Trio. Zur Wachauerin heißt es, Wolfgang Kühn, Stimme und Text, Michael Bruckner, Gitarre und Arrangements und Fabian Pollack, Gitarre. Von ihrer CD Karl Muck kam der Speisenplan aus dem Wiener Heuring-Lokal, allerdings in etwas verballhornter Form. Huerogin Spisin heißt die Nummer. Aufgenommen wurde die Karl Muck-CD von Zur Wachauerin 2002 und 2003 in Krems und Wien. Am Ende dieser Trilogie gab es den Pitbull-Boogie von Didi Bruckmeier und Peter Androsch, zusammen firmieren sie als Dr. Didi. Ihr fulminantes Duo-Album erschien 2004 und heißt Songs. Mit Songs geht's gleich weiter, Vorhang auf für Sigi Maron. Ich steh auf, putz mir dezent und wasch mich. Steh einen Kaffee auf und koch einen Kakao. Streck 2-3 Brot und nachher ein Semi. Ich dreh ein Radio auf und weg meine Frau. Die zieht die Kinder an und frisiert. Wascht, schneidet und schmiert. Mit Nivea ein im Gesicht. Du Mama, die Haarbürsten sticht. Schreit verzweifelt die große Frisiersmung unter Narkose. So gießt den Kaffee am Tisch, wie der riecht Aroma frisch. Die Kinder trinken ihren Kakao. Im Boot steht nur immer meine Frau und schminkt sie und dabei singt sie. Ah, das war Hollywood von gestern. Das war Hollywood von gestern. Aber gestern ist vorbei. Und der Kaffee wird kalt. 7:50, das hier kommt spät. Die Kleine, die gibt einen Kuss oder so. Endlich ist es soweit, dass meine Frau geht. Mit den großen Kindern bleibt noch ins Büro. Da haben die Kleine, die kann ich Schwanz verdienen, mein Ski, warum was ich alle hätte. Zuerst mach ich den Betten, wasch meine Haare dann die Fetten. Dann zusammen den Stabsaugen und hau die Windeln entlang. Schön Zwiffi und Hocken, gib vor die geschrottenen Socken. In die Waschmaschine, telefoniert zwei wie mit Wind. Ich komm nicht durch, putz dabei meine Schuhe. Gib ein Fett in die Pfanne und brenn die Zwiffi an. Schneid ein Rindfleisch klein, die Hälfte bleibt wie immer ein paar. Das Fleisch ist unheimlich zach, aber ich krieg es auch wach. Am Vorhang da tanzen Hula Hula, zwei Ausgefressene fliehen. Die Kleine will dauernd an Lula, sei still, du wirst schon einen kriegen. Das Gulasch ist fertig, zwar ein bisserl anbrennt. Der Postler bringt zwar Brief und endlich mein Geld. Die Kleine bemalt am Scheißeisel fröhlich den Wind. Der Hund vom Nachbarn wird treten und bellt, er bellt. Das war Hollywood von gestern. Das war Hollywood von gestern. Aber gestern ist vorbei. Gestern ist vorbei, das ist kein Frog. Und so vergeht mein Vormittag mit Walter Klo und Robinson. Jetzt habe ich mir so ein schönes Programm zusammengerichtet und wie es meine dumme Art ist, finde ich jetzt das nicht, was ich brauche. Darum spiele ich halt was anderes. Ja, spiele zuerst einen meiner berühmten Fäkalien-Songs, die mir ja auch den Beinamen Fäkalien-Maron eingetragen haben. Ne? Und zwar ein Lied über meinen Bürgermeister. Schnell holt einen großen Trichter und eine Vaselin. Beim Bürgermeister steckt einer im Arschloch drin. Arschkräuler, gleich wie's geschmiert. Ja, hast ihn die Tarn verirrt. Eine Kräuel darf's nicht an jeden. Besser ist recht falsch zu reden. Und die anderen fest anschwärzen. Aber vorher stift a Kerzen in der Kirche um die Ecken, weil sonst bleibst wieder einmal stecken. Merksatz, Ausstattung für Arschgesichter, Vaselin und ein großer Trichter. Jetzt kommt ein Mietersong. Herr Alexander, Einleger vermietet schöne Zimmer, fließend Wasser, warm und kalt. Herrschaften, na billiger geht's nimmer. Sie meinen, da zieht's Ärger als im Wald. Da glauben sie um das Geld, da kriegen sie ein Palais. Ihrer Konto wollen sie zurück, probieren sie es bei der Heilsarmee. Zahlt ist zahlt, also was wollen sie denn noch von mir? Da haben sie noch drei Adressen und dort ist die Tür. Herr Alexander Einleger vermietet schöne Zimmer, die nicht immer existieren. Herrschaften, na billiger geht's nimmer. Sie glauben, dass da im Winter frieren. Lieber Herr, was heißt, ich soll verrecken? Wenn ihnen kalt ist, kaufen sie ihnen halt ein Decken. Ich hab mein Geld, also was wollen sie denn noch von mir? Schauen sie, da haben sie noch drei Adressen und dort ist die Tür. Herr Alexander Einleger vermietet die wieder Zimmer. Er liegt am Boden in seinem Büro. Herrschaften, na tot, wird er nimmer. Der irgendwer, der hat ihm irgendwo ein Messerlein gestessen. Jetzt sucht er selber drei Adressen. Dazu hat er genügend Zeit beim Wandern durch die Ewigkeit. Sigi Maron live 1980. Die drei Songs über den allmorgendlichen Wahnsinn, Opportunismus in der Politik und über einen fiesen Vermieter finden sich auf Sigi Marons LP Sonst gar nichts. Die Live-Platte wurde bei Auftritten in diversen gewerkschaftlichen Jugendzentren in Österreich und Bayern und in dem ein oder anderen Club oder Café und bei einer Demonstration mitgeschnitten. Die Platte erschien 1980 als vierte LP Sigi Marons bei dem Label Ariola. Hier ist Franz Billig mit seinen Progressivschrammeln und die schreiben sich wirklich mit weichem B. Unsere Wohlstandsindustrie macht die halbe Menschheit i, weil die schicken alle Tag einen Pinkel Ruß und Smog. Stinkt da unser frische Luft, wie aus einer Massengruft. Tu nicht käben, tu nicht ranzen, lass die umbauen auf a Pflanzen. Lass die umbauen auf a Pflanzen, mit vier Blattern und ein Stühl. Lass die umbauen auf a Pflanzen, lebst von Stickstoff und Chlorophyll. Lass die umbauen auf a Pflanzen, mit vier Blattern und ein Stühl. Lass die umbauen, so hast Chancen, auch gegen Industrie und Automobil. Unser Wasser kann's bald wurzeln, auf der Donau kannst schon gehen. Frische Luft kriegst nur zum Zuzeln mit einem Strohhalm beim Buffet. Schwer wie Rüstungen werden glatter und die Sonne findest nur mein Radar. Tu dich deswegen nicht zerfranzen, lass dich umbauen auf a Pflanzen. Mit vier Blattern und einem Stuhl. Lass die umbauen auf klebst von Stickstoff und Chlorophyll. Lass die Ofen aufpflanzen. Mit vier Blättern und ein Stuhl. Lass die Ofen aufpflanzen. Dann hast du Chancen auch gegen unsere Industrie. Masse mal Geschwindigkeit ist die Formel für den Verkehr von heut. Jeden steigt der Dreck in den Kopf, was man kocht im Auspufftopf. Sind's auch lästig wie die Banzen, tu die Osen von den Ganzen. Und du brauchst die gar nicht schwanzen, lass die umbauen auf a Pflanzen. Lass die Umbauen auf a Pflanzen. Mit vier Blättern und ein Stuhl. Lass die Umbauen auf a Pflanzen. Lebst von Stickstoff und Chlorophyll. Lass die Umbauen auf a Pflanzen. Mit vier Blättern und ein Stuhl. Lass die umbauen, dann hast Chancen. A gegen Industrie und Automobil. Leider nicht datiert ist diese Aufnahme des 1983 verstorbenen Franz Billig. Der Initiative der Wiener Labels Roots und Extraplatte ist es zu verdanken, dass immerhin 12 seiner Preziosen zwischen Jazz, Schrammelmusik und Dada wieder zugänglich geworden sind. Zu hören war das Lied »Lass die umbauen, auf verpflanzen«. Pfui Teufel, mir graust, heißt die schöne Sammlung. Sie enthält Aufnahmen von Franz Billig und Kollegen wie Uzi Förster aus den Jahren 1957 bis 1973. Jetzt einige Gedanken zum Thema Warenhaus, Wirtschaft und Kundschaft. Neonröhren, Warenhaus, Lichtreklame ein und aus. 15 Stock aus Glas und Stahl, riesiges Portal. Eingang in das Warenhaus, die Menschen strömen ein und aus. Der Chef Portias Richtungsweiser ist voraus, kommt schon ganz heiser. Spielabteilung, linke Stiege, Möbelstoffe um die Biege. Nehmen Sie den Paternoster. Elektrowaren, Stecker, Muffen, vierte Stiege, 20 Stufen, Damenhemden etwas höher. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Eine gute Reisedecke, bitte hier um diese Ecke. Bleiben Sie nicht stehen. Ganz müde ist schon der Portier. Diese Rechnung bitte, Kasse 4. Wie im Bienenhaus so eingesummt, es wirbelt ihn schon ganz herum. Linke Stiege, rechte Stiege, geradeaus, dann diese Biege auf zu 3 bis 5. Stock, dann 2 mal rechts und noch ein Stock. Die Wendeltreppe bringt sie weiter, weiter bis zur Feuerleiter, dann sind sie bald da. Sehen Sie sich nebenan unseren Katalog doch an, dort genau nach Alphabet alles drinnen steht. Aquarelle, Ansichtskarten, Anzugstoffe aller Arten, Babybetten, Badehosen, Bonbonieren, Butterdosen, Chronometer, Kautschenschnüre, Korn, Bitkorsett, Papiere, Coca-Cola für Carola, Damenkleider, Druckturbinen, Dauerwürste, Dampfmaschinen, Erdölbohrer, Eisenbeine, Elektroden, Edelsteine, Fensterräder, Fotoständer, Fliegenfänger, Fernsehsender, frischestes Frufru. Geigern, Garne, Gankgarderobe, Hüte, Herde, Horoskope, Krane, Koks und Kohlenkübel, Knöpfe, Käse, Kinderstiefel, Lampenschirme, gerade Schiefe, Lessingslange, Liebesbriefe, Mühlen, Masken, Matten, Miedermals, Kaffee, Matrosenlieder, Pinselpuder und Parolen, Palmen, Wedel, Pendel, Rollen, alles, was Sie wollen. Aber auch in Politik sind wir gut sortiert zum Glück. Liefern jede Stückezahl, alles frei nach Wahl. Wirtschaftskrisen, Konferenzen, Sanktionen, Landesgrenzen, Demokraten, Flugzeugträger, Menschenrechte, Minenleger, Rassenhass, Atomspione, Kriegsverbrecher, Pufferzonen, Revolutionen und Kanonen, Gipfeltreffen, Hochverräter, Klassenkämpfe, Attentäter, Könige, Besatzungstruppen, Senatoren, Panzergruppen, Angriffspakte, Ultimaten, Marschbefehle, Diplomaten, Interventionen. Feme, Mörder, Volksexzesse, Hintermänner, Schauprozesse, Millionen vom Register, Tonnen, ein Dutzend Lohn- und Preisabkommen, Präsidenten, Emigranten, Aktenlotten, Memoranden, Generale, Diktatoren, Satelliten, Aggressoren, Freiheitskämpfer, internierte Bomben, Sputniks, alliierte Monarchisten, Terroristen, Aufmarschpläne, Friedenspläne, 2, 3, 4, 5 Jahrespläne, Veto-Streik, Soldaten, Schieber, Mondraketen, Düsenflieger, Invasoren, Sprengstofflager, alles haben wir auf Lager, leider nicht, aber leider